Da das unsere erste Veranstaltung, unsere erste inhaltliche Veranstaltung ist, möchte ich auch einmal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was über Flora für alle zu erzählen. Ich bin Zoe von Flora für alle. Wir sind etwas über ein Jahr alt. Wir haben uns im Herbst letztes Jahr gegründet und waren von Anfang an Teil der Palästina-Solidaritätsbewegung hier in Hamburg, in der sich ziemlich schnell die Raumfrage gestellt hat. Also auch, ihr seht es, für solche Veranstaltungen, der Raum ist proppenvoll. Das freut uns natürlich, aber das zeigt eben auch, der Bedarf ist da und der Raum, die Räume hier in Hamburg sind dann eben doch auch begrenzt. Und was sehr schnell aufgekommen ist, Räume, die es in Hamburg gibt, wie zum Beispiel die Rote Flora, die darauf ausgerichtet sind, linke Politik zu machen, dass wir uns organisieren können, dass wir Banner malen können, uns für die Demonstrationen vorbereiten können und so weiter. Die Palästina-Bewegung hat die Rote Flora von Anfang an nicht als Ort gesehen, um sich dort zu treffen und diese Bewegung auch aufzubauen. Und damit haben wir uns immer mehr beschäftigt und gefragt, wieso nehmen wir das eigentlich hin? Das ist eigentlich ein Zustand, den wir nicht akzeptieren wollen. Wir ärgern uns da alle drüber. Und warum akzeptieren wir das quasi? Wir sollten das in Frage stellen, dass dieser Raum besetzt ist, dass er uns verwehrt wird, dass er einer ganzen Bewegung verwehrt wird und die nicht nur uns die Tür verschließen, sondern uns auch diffamieren, als uns alle als Antisemiten, als rechte Islamisten, autoritäre brandmarken und gegen uns arbeiten. Das ist quasi die eine Säule unserer Kampagne, also die konkrete Raumfrage hier in Hamburg. Und was sich dann natürlich anschließt, ist auch die Frage, wer ist das eigentlich, die uns den Raum verwehrt? Und das sind sogenannte Antideutsche, die eine gewisse Hegemonie innerhalb der Linken haben. Und auch das, finden wir, sollten wir nicht weiter hinnehmen. Das muss man in Frage stellen und nicht mehr akzeptieren und auch dagegen agieren. Und um darüber zu diskutieren, wer sind eigentlich die Antideutschen, um wen handelt es sich, welche Rolle nehmen sie ein, wie hat sich das entwickelt und was bedeutet das auch in der praktischen Konsequenz für uns als Bewegung, haben wir Leandros eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Wir haben das schon lange vor und es ist toll, dass das jetzt noch zum Jahresabschluss klappt. Danke, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Leandros ist Dozent an der American University of Beirut Mediterraneo in Zypern und er hat seine Dissertation zum Verhältnis der Linkspartei zum sogenannten Nahostkonflikt geschrieben und du hast auch letztes Jahr einen Text geschrieben, sehr viel beachtet, würde ich sagen, der hieß Wer waren die Antideutschen, der sich mit der Historie auseinandersetzt und sich fragt, wie hat sich das eigentlich entwickelt, was war so die Ursprungsmotivation quasi. Und heute bist du hier, um mit uns darüber zu sprechen, Antideutsche, deutsche Befindlichkeiten oder Ausdruck einer imperialen Linken. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst und auch dann später mit euch darüber zu diskutieren, was diese Analyse praktisch für uns bedeutet. Und damit bin ich auch fertig und übergebe das Wort an dich. Ich bin gespannt. Muss ich das halten? Nee. Okay. Also erstmal herzlichen Dank an Flora für alle für die Einladung und nochmals herzlichen Dank meinerseits an der B5. Für die Räumlichkeiten. Ich möchte einfach nur sagen, dass das Ziel von diesem Input für mich, das ist primär eigentlich vielleicht ein bisschen eine strategische Diskussion hier unter uns zu führen, über wie weiter auch mit der Palästina-Solidarität. Ich glaube, wir befinden uns in so einem Wendepunkt mit den sogenannten Waffenstillstand, der keine ist, also der Genozid geht weiter, aber gleichzeitig gibt es auch Versuche, das alles so schnell unter den Teppich zu kehren und wie das eigentlich mit den Antideutschen, sogenannten Antideutschen in Zusammenhang steht, werde ich versuchen, ein bisschen zu skizzieren. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich versuche, so laut wie möglich zu reden. Und ich möchte auch vielleicht von vorneweg sagen, dass mein Ziel hier ist es jetzt nicht irgendwie eine Veranstaltung zu machen, wo wir jetzt die Antideutschen bashen. Klar, das machen wir alle unter uns, also das ist, glaube ich, Konsens, aber es ist ein bisschen der Versuch zu verstehen, woher dieses Phänomen kommt und das auch in seinem globaleren Kontext zu platzieren. Ich würde mit einigen so Basics anfangen für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Wer sind die Antideutschen oder wer waren die Antideutschen? Ich würde ganz so wertneutral wie möglich sagen, das ist eine Strömung, die in dem Bereich der politischen Linken entstanden ist, Anfang der 90er Jahre. Interessanterweise bestand ein Großteil der Vordenker, nicht alle, aber sehr viele kamen eigentlich aus dem deutschen Maoismus. Und ich glaube, dass da gibt es schon bestimmte Verbindungslinien mit anderen Entwicklungen in Ländern wie Frankreich, auf die ich später zu sprechen kommen werde. Die Legitimation der antideutschen Strömung innerhalb der Linken entsprang aus dieser abstrakten Ablehnung Deutschlands. Ich sage Deutschlands als Konzept, als ein Widerstand gegen den damaligen vorherrschenden nationalistischen Mainstream im Wiedervereinigungstaumel und den ganz düsteren Szenarien vor einem neuen deutschen Sonderweg. Also die Zeitdiagnose der frühen Antideutschen war, dass jetzt, wo die alliierten Vorbehaltrechte nicht mehr gelten, dann wird sich das wiedervereinigte Deutschland auf einen neuen Expansionsfeldzug befinden und man muss sich mit allen Kräften verbunden, die irgendwie gegen Deutschland sind. Das Problem war, also so sehr wir auch diese antinationalistische Haltung, glaube ich, hier teilen würden, war, dass es jetzt keine Analyse war, die auf irgendwelchen konkreten Klassenverhältnissen basierte, sondern das war eine primär, würde ich sagen, identitäre Analyse. Und da gab es auch schon so einige Verbindungen zum früheren westdeutschen Maoismus, besonders beim Kommunistischen Bund, wo die These von Faschisierung von Staat und Gesellschaft mehr oder weniger jetzt keine Rolle der Arbeiterklasse in Deutschland zuschrieb. Also da wurde so die Arbeiterklasse als irgendwie ausverkauft durch den Sozialstaat oder als potenziell nationalistisch und de facto faschistisch gedeutet. Genau. In den 90er Jahren, würde ich sagen, ist jetzt der Nahostkonflikt, der sogenannte Nahostkonflikt, jetzt nicht so der Hauptspiel, das Hauptspielfeld der Antideutschen. Es geht mehr so um die Jugoslawienkriege. Man zeigt sich extrem solidarisch mit so dem serbischen Nationalismus auf den Balkan. Aber ab Beginn der 2000er Jahre haben wir so eine Ablehnung, würde ich sagen, die von seiner eine Verschiebung, die von seiner abstrakten Ablehnung Deutschlands als Ausgangspunkt geht, hin zu einer offensiven Unterstützung sowohl der USA im damaligen Irakkrieg als auch Israels. Das war die Zeit der Zerschlagung der zweiten Intifada. Ich würde halt die wichtigsten Ideen, die auch für uns relevant sind, dieser antideutschen Strömung, also primär, dass jegliche Kritik an Israel sei irgendwie antisemitisch motiviert, auch wenn diese vorgibt, es nicht zu sein. Es gibt so eine Art Nazifizierung der Araber, was wiederum mit so einer Entlastungsfunktion eingeht für den deutschen Nationalismus. Und es gibt auch vermehrt so einen Fokus auf Anti-Amerikanismus. Und dieser Vorwurf des Antisemitismus verfügt über den Charakter so eine Weltanschauung für die Strömung. Also ganz verschiedene, unterschiedliche Kräfte von der deutschen Friedensbewegung bis hin zu Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt, bis hin zu PLO, zu Hamas, zu lateinamerikanischen Linkspopulisten, die würden alle laut dieser Weltanschauung also der gemeinsame Nenner von diesen ganzen Bewegungen ist so eine Art Antisemitismus und ein regressiver Nationalismus. Und dagegen hebt man sozusagen die relativen Vorteile der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft und des Liberalismus, angelsächsische Prägung, sage ich mal. In den 2000ern wird allmählich deutlich, dass die Leute, die sich sehr stolz als antideutsch bezeichnen, zunehmend islamophob und rassistisch auftreten und immer mehr Berührungspunkte mit einem aufsteigenden Rechtspopulismus aufweisen, der schon ab Ende der 2000er, also schon vor der AfD, zu Geltung kommt mit so Kampagnen gegen Moscheebauten in verschiedenen deutschen Städten, sogenannten Pro-Bürger-Bewegungen und so weiter. Und in verschiedenen antideutschen Blättern wird dann immer allmählich so Verständnis für den Rechtspopulismus gezeigt. Das ist nicht zwangsläufig der Werdegang von allen diesen Strömungen, die wir heute als antideutsch bezeichnen würden. Ich würde sagen, es gibt eine Unterscheidung zwischen sogenannten Hardcore-Antideutschen und Soft-Antideutschen, wobei ich würde jetzt sagen, das ist jetzt keine binäre Gegenüberstellung, sondern eher, ich glaube, es handelt sich eher so um ein Spektrum sozusagen von Meinungen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass die einen gegen die anderen sind, sondern es gibt verschiedene Auslegungen. Ich würde sagen, die Hardcore-Antideutschen, so Leute, die sich um Blätter wie die Bahamas zum Beispiel versammeln, die sind heutzutage, glaube ich, eher so zunehmend esoterisch, die treten ganz offen rassistisch auf. Da wird auch sehr viel so gegen den woken Diskurs polemisiert, also teilweise auch transphob. Und ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht die sozusagen so die Haupt, also da, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Menschen, die jetzt irgendwie in der Flora sind oder in anderen linken Einrichtungen, zwangsläufig diesen Hardcore-Antideutschen zuzuordnen sind. Wobei ich auch jetzt sagen würde, dass diese Hardcore-Antideutschen auch nicht so wirklich das größte Problem darstellen. Weil es handelt sich hier um Menschen, die sich ganz explizit in eine Opposition zu gesellschaftlichen Linken darstellen. Also die sagen ganz offensichtlich, die Linke muss zerstört werden. So, also von daher, da ist schon ganz klar, wo die Fronten verlaufen. Einflussreicher würde ich sagen, sind sogenannte Soft-Antideutsche. Die beanspruchen für sich eine Hegemonie innerhalb der Linken und sind jetzt nicht monothematisch auf Israel und sogenannten Antisemitismus. Ich sage sogenannt, weil da unter was so antideutsch als Antisemitismus verstehen, das ist alles von Finanzkapitalismuskritik bis zu Antiimperialismus und so weiter. Also die sind jetzt nicht so monothematisch fixiert, sondern die sind auch Teile von der autonomen Antifa, betätigen sich in antirassistischen Bewegungen, an der Flüchtlingssoli, Rojava-Solidarität war auch so ziemlich groß. Und viele wehren sich auch gegen diesem Label antideutsch. Also der Label Antideutsch ist, glaube ich, sehr toxisch geworden, weil er wird heutzutage sehr viel auch mit ganz offenen Rassismus in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist die deutsche Auslegung von was im englischsprachigen Raum als Progressive Except on Palestine bezeichnet wird. Also Menschen, die jetzt weitgehend fortschrittliche Ansichten haben, was soziale Rechte angeht, Antirassismus, aber eigentlich immer bei Frage Palästina, Israel eine große Ausnahme machen und sagen, das darf man jetzt nicht irgendwie, das muss man irgendwie anders sehen, differenzierter, und da fängt immer so dieses, es ist alles eigentlich sehr kompliziert und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist, was man eher so in der Rosa-Luxemburg-Stiftung findet heutzutage oder auch in Teilen der Partei Die Linke, aber ich möchte betonen, dass trotz dieser Unterschiede es dennoch viele Gemeinsamkeiten gibt. Es herrscht weitgehend, würde ich sagen, eine Ablehnung des Antiimperialismus. Wird irgendwie entweder als passé gedeutet oder als regressiv, potenziell antiamerikanisch. Also es gibt immer so dieses Element von, wer sich irgendwie immer noch um Staaten kümmert und deren Machtpolitik, der hat einfach nicht gecheckt, dass der Nationalstaat heute jetzt keine besonders große Rolle spielt und es geht so wirklich um Bewegungen, es geht so um soziale Rechte und diese ganzen Nationalbefreiungsbewegungen damals, die haben alle autoritäre Staaten errichtet und das ist alles irgendwie nicht so schön und das, also da musste man irgendwie wegkommen. Das ist eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, eine zweite wichtige Gemeinsamkeit ist auch ein gewisser elitärer Habitus, was sehr bildungsbürgerliches, würde ich sagen. Man sieht selten Menschen irgendwie, die aus so einem Arbeiterklassenmilieu oder einem migrantisierten Milieu stammen, irgendwie jetzt an vorderste Reihe von irgendwelchen antideutschen Grüppchen. Und es gibt auch sehr viele subkulturelle Übergänge, die halt die Rote Flora zum Beispiel in ihrer jetzigen Auslegung oder so ähnliche Projekte wie in Leipzig ermöglichen. Deswegen ist das schon ein bisschen perfide, wenn so Leute sagen, ja, also ich lehne dieses Label Antideutsch ab, bringt mich damit nicht in Verbindung, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, man muss das irgendwie schon verstehen, woher das kommt. Also es gibt nicht wirklich so eine große Abgrenzung. Das ist jetzt meine subjektive Meinung. Und diese Situation führt zu verschiedenen gängigen Annahmen unter uns, sagen wir also den Leuten, die jetzt nicht von dieser, von diesem Wahnsinn befallen sind. Also ein Reflex ist zu sagen, das ist so ein deutsches Kuriosum. Also die Linke in anderen Ländern ist irgendwie so toll und wir müssen halt uns mit diesen komischen Freaks einfach rumschlagen und so weiter. Das andere Argument ist, das sind deutsche Befindlichkeiten. Ich glaube, dass das Bildungswerk der Rosa-Luxemburg-Stiftung, als ich zum Beispiel Stipendiat hatte, hat irgendwie ein Sammelband auch herausgegeben, wo es halt so, es ging irgendwie so darum, das alles so als Befindlichkeiten abzustempeln und auch als das andere Extrem des marxistisch-leninistischen Antiimperialismus. Also der Job jetzt von zeitgenössischen modernen Linken ist es, so einen Mittelweg zu finden. Ein anderes Argument ist, die sind zu krass. Also ja, es gibt antisemitische und islamistische Tendenzen in der Linken, hört man sehr oft, aber die Antideutschen gehen zu weit. Und dann natürlich so, die frühen Antideutschen waren eigentlich so super, weil sie waren gegen Deutschland. Aber heute haben sie nichts damit zu tun. Ich würde sagen, dass diese Annahmen schon teilweise was in sich haben. Aber es gibt schon verschiedene Blindflecken bei jeder. Zum Ersten, es stimmt natürlich, dass wir jetzt nicht dieses Phänomen haben in so ähnlichem Ausmaß, sagen wir in Frankreich oder in Großbritannien oder in den USA. Aber ich glaube schon, dass die Linke dort auch mit ihren eigenen sozusagen Freaks so zu kämpfen hat, in was verschiedene Sachen andere Bereiche angeht. Das beste Beispiel, glaube ich, ist die Linke in Frankreich, die halt, also Jean-Luc Mélenchon, also von La France Insoumise, der Anführer der sozusagen der Linksfront in Frankreich, hat schon einen ziemlich großen Bruch begangen in den letzten Jahren, indem er ganz offensichtlich von der Existenz überhaupt von Islamophobie spricht. Weil ein sehr großer Teil der Linken in Frankreich, inklusive auch radikalen Linken, Trotzkisten, auch der kommunistischen Partei, war jahrelang oder ist immer noch der Ansicht, dass also Islamophobie wieder nicht existiert. Das ist alles nur radikaler Islamismus und Separatismus. Und eigentlich ist der französische Republikanismus etwas Fortschrittliches, was verteidigt werden müsste gegen alle Extremen. Ich glaube, es gibt schon eine Ähnlichkeit zu Deutschland im Sinne, dass es halt Leute gibt in der Linken, die diese Anziehungskraft der Staatsideologie so spüren, genau wie es halt Linke in Deutschland gibt, die eigentlich der Anziehungskraft der sogenannten Staatsräson untergeordnet sind. Also es gibt schon ähnliche Phänomene in den USA, würde ich sagen, dass ein Großteil der Linken schon Probleme hat, sich von diesem American Exceptionalism so loszubinden. Also wir haben auch gesehen, Bernie Sanders, großer Held der Linken, aber irgendwie für Waffen an die Ukraine und eigentlich eine sehr schwache Haltung zum US-Imperialismus. Dann würde ich sagen, zu sagen, das sind Befindlichkeiten, ist ein ziemlich entpolitisiertes Argument. Erstens, es negiert die politische Handlungsfähigkeit von Leuten. Und es gibt auch, ich kann mich erinnern, als ich vor 20 Jahren im SDS war, da hat sich so eine Fraktion als Postnahost hochstilisiert. Die haben gesagt, ach, das Thema ist halt so kompliziert und meine WG streitet sich darüber. Ich bin jetzt Postnahost. Fun Fact, eines der Erfinder des Begriffes sitzt ganz hoch heute in der Linken. Ich sage nicht, wer das ist, aber vielleicht kann man sich dann Namen irgendwie raten. Genau, ich finde, das ist ethisch gesehen ein Problem, sowas zu sagen. Erstens, weil Deutschland ziemlich tief drin steckt im Konflikt. Also das zu sagen, das ist eine identitäre Debatte unter deutschen Linken, ist wirklich absurd, wenn es halt Menschen gibt, die tatsächlich sterben. Und wenn es auch sehr viele Menschen gibt hier in Deutschland, die Verwandte haben eigentlich, die dadurch leiden und sterben. Und ich glaube, es ist schon ein Privileg, sich so eine, ich will mich damit nicht befassen, Haltung irgendwie leisten zu können. Des Weiteren glaube ich, Gerhard Hahnloser hat in seinem letzten Buch darüber viel geschrieben, es gibt eine verzerrte Darstellung des bundesrepublikanischen Post-68er Antizionismus. Also die Erzählung ist, die 68er waren toll, als sie noch kritische Theorie gelesen haben, und dann wurden sie irgendwie alle zu RAF und haben dann Flugzeugentführungen durchgeführt und haben dann jüdische von nicht-jüdischen Flugpassagieren getrennt. Und das war Auschwitz 2.0. Ich sage das hier sehr krude irgendwie, wie ihr merkt. Das Problem ist, dass es gab zwar große Teile der Linken post 68, also bis innerhalb der Jusos. Also die Jusos haben ihre Beziehungen zu der Arbeiterpartei in Israel 73 abgebrochen, weil die sich für ein Rückkehrrecht palästinensischer Menschen ausgesprochen haben. Also die Israel-Kritik war jetzt nicht nur die RAF oder die revolutionären Zellen, die war viel weit verbreiteter, das Erste. Zweitens, viele Augenzeugen, also Zeitzeugen berichten, würden schon sagen, dass verglichen jetzt zu Chile, Südafrika, anderen Spielfeldern des Internationalismus damals, war Palästina jetzt nicht wirklich das, war nicht wirklich die Priorität, weil es gab immer noch schon so diese Komponente der deutschen Geschichte. Also da gibt es auch so ein verzerrtes Bild der 68er Linken allgemein. Dann gibt es auch das Symmetrieproblem, Antideutsche so als das eine Extrem, das andere Extrem, die Forderung nach einem säkularen demokratischen Staat. Warum das irgendwie absurd ist, glaube ich, muss ich jetzt hier diesem Publikum nicht erklären. Und ich würde auch sagen, dass trotz dieses, sagen wir so, gesunden antinationalen Reflexes in den 90ern war schon der Keim schon am Anfang an da des Problems. Das war nämlich der Abschied von jeglicher materialistischer Klassenanalyse. Also zu sagen, man ist gegen Deutschland als Idee, ist praktisch eine identitäre Politik halt. Also das ist ein reloaded einfach Idealismus. Meine zentrale These hier, und ich hoffe irgendwie, ich werde nicht so lange reden, aber in den Sozialwissenschaften spricht man sehr oft von methodologischem Nationalismus, wenn man bestimmte soziale Phänomene als eingeschlossen in bestimmte nationalen Container sehen. Und ich würde sagen, genau wie man das mit anderen Sachen macht, nicht macht, dann sollte man das auch nicht mit den Antideutschen machen. Also die Antideutschen sind jetzt nicht ein deutsches Phänomen. Das ist die deutsche Auslegung eines globaleren Phänomens, was auch mit dem mit der ständig, also der historischen Existenz von Strömungen innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung oder der globalen Linken zu tun hat, die schon aus verschiedenen Gründen in verschiedenen Kontexten sich immer für eine Anpassung an der Staatsräson oder an so einen imperialen Konsens aussprachen. Dazu würde ich auch sagen, es herrscht ein wechselseitiges Verhältnis zwischen diesen imperialen Diskursen, die von oben kommen, und Exponenten wie den Antideutschen. Also es ist jetzt nicht nur, dass die Staatsideologie einen Einfluss auf Teilen der Linken ausübt, sondern auch, dass ehemalige Linke wiederum die Staatsideologie mitprägen. Man muss nur denken an wie jemand wie Stefan Griegert, glaube ich, irgendwie beauftragte, war das Stefan Griegert oder der irgendwie beauftragte Berlin für Salzborn, Entschuldigung, Samuel Salzborn. Also man merkt auch allmählich, wie so die CDU so Argumente übernimmt über wie alles irgendwie, was mit Palästina zu tun hat, antisemitisch ist, was eher so Antideutsche vor 20 Jahren zuerst gesagt haben. Also es gibt schon so eine wechselseitige Beziehung. Und ich glaube, genau, wie hier gedeutet, das Hauptproblem der Linken in Deutschland, was mit den Antideutschen zu tun hat, ist jetzt nicht, dass es halt diese gut vernetzten Antideutschen gibt in der Linkspartei, und das sind so die Drahtzieher, und die muss man einfach nur jetzt aus der Partei werfen, wie jetzt zum Beispiel viele Leute der Meinung sind, man sollte in die Linken reingehen, man muss da Mehrheiten gewinnen, die Antideutschen werden dann eine Minderheit sein und dann irgendwie Problem gelöst. Weil ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube, dass die, vielleicht hat man kurzfristig einen Erfolg damit, aber das kommt dann, es kehrt dann immer durch irgendeine Hintertür. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass Menschen irgendwie per se böse oder korrupt sind oder ideologisch korrumpierbar sind, sondern es hat damit zu tun, dass es gibt halt so eine Ideologie, die von oben im Reformismus ausgestrahlt wird, die sich auch politisch-ökonomisch ausdrückt. Gelder aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wiederum vom deutschen Staat kommen. Die Gehälter von Bundestagsabgeordneten, die eigentlich ein Interesse haben, dass ihr Mandat fortgeführt wird, als irgendwelche riskante Positionen einzunehmen. Das ist eigentlich die Art und Weise, in dem sich dieses Phänomen reproduziert und jetzt nicht irgendwelche böse Seilschaften. Bevor ich weitermache, ich möchte einfach nur sagen, dass ich möchte ein bisschen so einen Exkurs machen in die Geschichte der Linken, um zu zeigen, dass es schon so, dass die Probleme, über die wir heute reden, nicht unbedingt ganz neu sind. Und es gibt schon eine sehr große Debatte über das Verhältnis der frühen SPD, also in der Zweiten Internationale, zum Kolonialismus damals. Und ich glaube schon, dass es bestimmte Gemeinsamkeiten gibt. Aber was ich möchte zuerst anfangen mit dieser Frage, die sehr oft rumgeworfen wird, also die These, dass Marx eurozentrisch gewesen sei. Ich sage das auch, weil ich kann mich persönlich erinnern, vor 20 Jahren, dass jemand aus der Linken, aus der Partei, wo ich damals aktiv war, eigentlich immer mit diesen Thesen von Marx zu Indien kam, nicht um Marx zu verurteilen, sondern um eigentlich zu begründen, warum Sachen wie, warum, keine Ahnung, Kolonialismus per se nicht schlecht sei. Weil Marx hat das auch gesagt. So, das war diese Lesung, eine ganz komische Lesung von Marx. Und es gibt andererseits auch in Teilen der Palästina-Solidarität, die, würde ich sagen, so ein bisschen mehr identitär ausgerichtet sind, auch manchmal teilweise eine Tendenz zu sagen, Marx war einfach so ein alter weißer Mann und er hatte auch irgendwie, der hat irgendwie total viele so koloniale Muster einfach so reproduziert. Ganz bekannt Edward Said in Orientalism hat das damals explizit gesagt. Ich würde sagen, diese Haltung lässt sich vielleicht auf die Marxistinnen nach Marx teilweise anwenden, aber nicht auf Marx. Also um das vornherein zu sagen, wenn man schon die Schriften von Marx und Engels liest, aber auch den Brief austauscht, dann merkt man schon, dass sehr viele Begriffe geworfen werden, die zu einer bestimmten anderen Zeit gehören. Also die und beziehen sich, muss man auch sagen, nicht nur auf Völker in Afrika und in Asien, sondern auch in Europa. Also es gibt auch einen Briefaustausch, wo Marx sehr viel über die Dänen und die Schweizer lästert. Also es gibt schon so eine, ich möchte das jetzt nicht rechtfertigen oder so, aber es gibt hier den Einfluss von Zeitgeist. Und der Zeitgeist war damals Evolutionismus. Der Evolutionismus war schon ein Produkt des Kolonialismus, in dem man gesagt hat, es gibt halt die hochentwickelten Kulturvölker, die durch Technologie und so weiter sehr entwickelt sind. Und es gibt halt die primitiven Kulturen, die sozusagen so ein Fenster in eine vergangene Zeit irgendwie werfen. Und das ist schon in den frühen Schriften von Marx teilweise zu spüren. Andererseits würde ich auch sagen, dass die Texte von Marx zu Indien sehr missverstanden worden sind. Also da wird die Kritik, also was Marx über den Kolonialismus sagt, ist eigentlich etwas, was im Einklang mit seinem Denken ist, nämlich, dass es gibt ein dialektisches Verhältnis zwischen sozusagen, dass Kapitalismus die Arbeiterklasse schafft und die Arbeiterklasse dann der Kapitalismus in der Lage ist, zu überwinden. Genau, die Schriften zu Indien sprechen halt von Kolonialismus als etwas total Gewaltiges, was aber irgendwie so alte Strukturen wegfegt und sozusagen die Bedingungen schafft für seine eventuelle Überwindung. Man muss schon sagen, dieser Text zeugt nicht von großem Wissen über Indien, aber was ganz klar ist, dass es gibt eine ganz eindeutige moralische Verurteilung des Kolonialismus in den Schriften von Marx zu Algerien, zu China, zu Indien und vor allem auch zu Irland, wo er auch so dabei ist, auch so ein bisschen eine Theorie des Rassismus zu entwickeln. Wir können vielleicht in der Diskussion ein bisschen mehr darüber reden. Ich finde aber es noch wichtiger, was Marx angeht, ist zu sagen, dass der spätere Marx hat mit diesem evolutionären Gedanken gebrochen. Und es gibt schon Schriften, wo gezeigt wird, dass Marx eigentlich nicht mehr der Meinung ist, dass irgendwelche Kulturen durch das Stadium des Kapitalismus durchgehen müssen, um in den Sozialismus zu kommen. Das wird ganz prominent in einem Briefaustausch mit der russischen Revolutionärin Vera Sasulitsch ausgedrückt, wo er halt die Möglichkeit eines Übergangs Russlands von Feudalismus direkt in den Sozialismus ins Spiel bringt. Aber leider starb Marx kurz danach und hat uns einfach nicht mit einer Theorie sozusagen des Imperialismus oder des Rassismus oder des Kolonialismus überlassen. Das sollten dann andere machen. Die zweite Internationale, die sich kurz nach dem Tod von Marx gründete, war maßgeblich geprägt durch das Wirken der frühen SPD von Personen wie Bebel und Kautsky, die, muss man auch sagen, den Kolonialismus ablehnten. Aus ethischen Gründen, also die Gräueltaten zum Beispiel des deutschen Kolonialismus in Namibia wurden verurteilt, aber die sahen irgendwie auch den Kolonialismus als einen Weg, in dem sich der Kapitalismus reproduzierte und deswegen auch für die Arbeiter in Deutschland, also dass er halt gegen deren Interesse ging. Allerdings merkt man, dass je mehr sich die SPD institutionalisierte innerhalb der Strukturen des Kaiserreiches, desto mehr gewannen an Boden Ansichten, die halt von einem sozusagen friedlichen Übergang zum Sozialismus ohne Revolution sprachen, durch das allmähliche Gewinnen von Reformen und irgendwann wird einfach eine Reform zu viel sein für den Kapitalismus und dann irgendwie schwupps kommt man in den Sozialismus. Und diese revisionistische Schule um Edward Bernstein zum Beispiel versuchte auch so ein positiveres Verhältnis der Sozialdemokratie zum Kolonialismus zu entwickeln, Stichwort sozialistische Kolonialpolitik. Man muss eigentlich aber sagen, dass das ein Problem dieser Ablehnung der SPD, der Ablehnung des Kolonialismus seitens der SPD war, dass man jetzt den Kolonialismus hauptsächlich aus ethischen und Interessensgründen ablehnte, aber jetzt nicht den Kolonialismus per se. Und das wirkte dann später wie ein Türöffner, teilweise auch für die Kapitulation der Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt auch ein sehr berühmtes Zitat von August Bebel in einer Debatte im Reichstag, ich glaube 1906 und 1907, wo er halt, ich würde das jetzt nicht das Ganze vorlesen, aber es gibt halt so diese Idee, dass der Kolonialismus kann auch was Gutes sein, wenn so die hochentwickelten Völker zu den nicht so entwickelten Völkern hingehen und einfach irgendwie so helfen und so eine Art Entwicklungspolitik leisten. Also diese Art von Benevolent Colonialism sozusagen ist irgendwie da. Diese Diskussion wird ausgetragen vornehmlich am Stuttgarter Kongress der Zweiten Internationale 1907, wo sich dann drei Fronten herausbilden zur Frage des Kolonialismus. Die Delegationen aus Ländern mit großen Kolonialreichen wie Großbritannien, Niederlande, teilweise Frankreich, die sind ganz dezidiert prokolonial eingestellt. Und dazu muss man auch sagen, dass eine andere wichtige Debatte von diesem Kongress war auch die Frage von offenen Grenzen. Und da gab es auch eine sehr große Debatte, wo die offenen Grenzen seitens der amerikanischen Delegation aus rassistischen Gründen abgelehnt wurden, aufgrund der das Argument ist, dass die chinesischen Wanderarbeiter in den Staaten irgendwie die Löhne drücken würden und so weiter. Aber das jetzt beiseite. Dann gab es eine zweite Front. Das war nicht die Mehrheitsmeinung der SPD in den Kongress, aber von Kautsky, die den Kolonialismus, wie gesagt, ablehnend gegenüberstand, aber jetzt nicht per se. Also es könnte irgendwie einen guten, menschenfreundlichen Kolonialismus geben, aber der aktuelle, gerade wie er so ausgeführt wird von Deutschland, von Frankreich, England, ist es nicht. Und ganz dezidiert antikolonial sind Lenin und Luxemburg eingestellt. Es gibt dann eine Resolution, die antikoloniale Position gewinnt, aber nur knapp. Und das zeigt schon, dass auch in diesem Prozess der Anpassung der frühen Sozialdemokratie am Staat sich auch dann, ähnlich wie heute zum Beispiel mit den Antideutschen, auch schon so ein Verständnis für imperiale und koloniale Politik entwickelt. Und diese Illusion vielleicht, diese auch irgendwie links steuern zu können. Ich muss auch sagen, dass es jetzt nicht nur ein Problem der Zweiten Internationalen war. Es gab auch die frühen kommunistischen Parteien in Siedlerkolonien in den 20er und 30ern wurden auch mit diesem Problem konfrontiert. Südafrika zum Beispiel, da hatte die Kommunistische Partei Südafrikas 1922 einen Aufstand angeführt von weißen Minenarbeitern im Rand, also sogenannte Randaufstand, also in der Gegend um Johannesburg heute, wo eines der Parolen war Workers of the World Unite and Fight for a White South Africa. Das hatte irgendwie zu sehr großen Aufruhr geführt. Die Komintern hatte auch da gewirkt, dass dann die Partei ihre Politik ändert und dann auf einen Kurs der Indigenisierung wechselt. Aber das zeigt schon, dass die Probleme schon irgendwie, ja, die waren jetzt nicht unbekannt, sagen wir, für die kommunistische Bewegung. Dann haben wir auch das Phänomen von Arbeiterzionismus in Palästina. Und man hatte die zionistische Bewegung hat sich dann als eine Art linke Bewegung angesehen. Warum sie es nicht war und warum das alles irgendwie taktisch war, das ist ein ganz anderer Vortrag. Die kommunistische Internationale hat sich auch sehr antikolonial positioniert. Also aus geopolitischem Kalkül nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte auch die Sowjetunion die zionistischen Milizen. Und das führte auch zu einer Spaltung innerhalb der kommunistischen Bewegung in Palästina. Das Plakat übrigens unten ist nicht vom Arbeiterzionismus, das ist von der Kommunistischen Partei Israels nach der Staatsgründung des Staates. Da wird zum Beispiel ein jüdischer und ein arabischer Arbeiter so irgendwie verbrüdert dargestellt. Das ist so kurz nach Staatsgründung. Die Idee ist, dass die jüdischen Arbeiter und die arabischen Arbeiter dann für ein sozialistisches Israel kämpfen werden. Mittlerweile würden wir, glaube ich, hier anerkennen, das war Illusion, nicht weil es nicht irgendwann möglich wäre, aber weil in diesem bestimmten Zeitpunkt die jüdische Arbeiterklasse in Palästina eigentlich in einer ganz anderen materiellen Realität lebte, die dazu führte, dass sie eigentlich das Kolonialprojekt unterstützte und jetzt nicht irgendwie ablehnt in Solidarität mit der indigenen Bevölkerung. Das so als ganz kleiner Exkurs. Nach 1945 haben wir, und wie das jetzt irgendwie im Zusammenhang mit den Antideutschen kommt, das wird, glaube ich, allmählich klar, aber da gibt es schon einen Versuch seitens der USA, eine Art globale, imperiale, liberal angeführte Ordnung zu schaffen. Liberal im Sinne von freien Märkten. Und ein Teil von dieser Strategie, sozusagen die Sowjetunion einzudämmen und die Befreiungsbewegung der dritten Welt, war es immer eine progressive, fortschrittliche Öffentlichkeit zu schaffen, die jetzt irgendwie linke Ideen aufsaugen würde, aber dann in Richtung einer pro-westlichen, pro-US-amerikanischen Außenpolitik kanalisieren wurde. Eine sehr wichtige Rolle hier spielte die American Federation of Labor, die AFL-CIO. Das ist so der größte amerikanische US-Gewerkschaftsbund, die überall auf der Welt sozusagen antikommunistische Gewerkschaften förderten und sehr starke Unterstützung für den Vietnamkrieg geleistet haben. Es gab daneben auch eine gezielte Förderung von sozialdemokratischen Parteien in Europa. Zum Beispiel die Sozialdemokratische Partei Finnlands wurde ganz massiv von der CIA finanziert, so als Gegengewicht zu dieser Neutralitätspolitik gegenüber der Sowjetunion. Und in diesem ganzen Kontext, also der Schaffung einer sozusagen progressiven, aber pro-US-amerikanischen und antikommunistischen Weltöffentlichkeit, wird auch der Staat Israel als so eine Art dritter Weg zwischen Kapitalismus und Stalinismus irgendwie zelebriert, als eine Art sozialistisches Experiment. So, ich springe jetzt ein bisschen weiter, weil eines dieser Versatzstücke, die immer so aus antideutsche Ecke kommen, von es gibt so einen neuen Antisemitismus und diese drücke sich nicht in Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden aus, sondern in eine Feindschaft gegenüber Israel. Das ist jetzt wirklich keine antideutsche Erfindung. Das ist eigentlich etwas, was aus den neokonservativen intellektuellen Kreisen kommt in den USA der 60er und 70er Jahren. Ganz kurz dazu, es gab sehr viele Linke, frühere Linke, die halt desillusioniert waren von der Sowjetunion, aber halt in den frühen 60er Jahren schon so eine Hinwendung gemacht haben zur vehemente Unterstützer des US-Imperialismus, also sozusagen das kleinere Übel gegenüber dem totalitären Stalinismus. Und dieses Argument von, es gibt einen neuen Antisemitismus, wird in den USA als rhetorische Waffe gegen die 68er Linken angewendet. Und der Kontext ist hier eigentlich die Verbrüderung von der afroamerikanischen Bewegung wie den Black Panthers zum Beispiel mit der PLO. Also das Foto hier ist Huey Newton von der Schwarze Panther Bewegung auf einem Besuch in einem Flüchtlingslager im Südlibanon Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahren. Es gibt in anderen Ländern auch ähnliche Kehrtwendungen von desillusionierten Linken. In Frankreich gibt es die sogenannten neuen Philosophen. Das ist eine Riege von ehemaligen Maoisten, die irgendwie nach den Veröffentlichungen über die Massenmorde in Kambodscha durch die Pol Pot oder die Veröffentlichungen von Gulag Archipel, den Roman von russischen Autor Solzhenitsyn, dann zum Ergebnis kommen: jede Revolution führe automatisch zum Totalitarismus. Man müsse halt so einen liberal-konservativen Konsens überall auf der Welt unterstützen. Eines von diesen sogenannten neuen Philosophen, der hier auf dem Foto zu sehen ist, ist Bernard Henri Lévy. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber das ist, der wird in Frankreich als so eine Art Fernsehphilosoph rezipiert. Der ist immer wo irgendwo die NATO bombardiert oder Waffen liefert, der geht dann immer mit seinem schicken Kostüm und macht so Publicity-Arbeit. Und es geht so immer darum, irgendwie so die liberale Öffentlichkeit für so einen Zweck zu mobilisieren. Diese Leute kommen eigentlich alle aus der ehemaligen Linken, ähnlich wie viele der frühen Antideutschen aus dem Maoismus. Und ein anderes Resultat von diesem Backlash gegen die 68er Linke ist der Aufstieg des Humanitarismus in Frankreich ausgedrückt wieder wie mit den Ärzten ohne Grenze, Médecins sans Frontières, die von Bernard Kouchner teilweise mitbegründet worden sind. Das war auch ein französischer Außenminister irgendwann, wo dann humanitäre Intervention befürwortet wird. Also man sagt immer so, es gibt einen Genozid in Darfur, der Westen muss was machen, es gibt etwas in Myanmar, der Westen muss irgendwie eingreifen, aber halt immer nur da, wenn so eine Intervention sich mit den Interessen der US-geführten liberal-imperialistischen Ordnung deckt. Und das ist, ich würde auch hier sagen, das ist auch eine, also diese neuen Philosophen in Frankreich, die haben immer so eine Doppelkampf geführt gegen einerseits die Kommunisten, die sie so als Vertreter der stalinistischen totalitären Sowjetunion sahen, aber andererseits auch gegenüber die Gaullisten, weil für die war das richtige Interesse Frankreichs war jetzt nicht irgendwie so seine eigene Politik zu führen, was irgendwie schon so fortschrittlich klingt ein bisschen, aber Frankreich sollte sich eigentlich schon so den USA der US-Linie so einordnen. Also es gab immer so eine Deckung von Interessen. Wie gesagt, ganz davor am Anfang, der Irakkrieg war ein wichtiger Wendepunkt für die sogenannte antideutsche Bewegung hier in Deutschland. Aber das war jetzt nicht nur hier. Also man hatte schon auch berühmte linke Publizisten gehabt, ehemals linke Publizisten wie Christopher Hitchens, britischer Publizist, in Amerika gelebt hat, für den Rest seines Lebens, bevor er starb, der wirklich ein sehr guter Kommentator war, also bis in die 90er Jahren. Der war ein Gegner des 91er Irakkrieges, prominenter Kritiker der US-Außenpolitik, aber der hat irgendwann so eine Wende gemacht und hat gesagt, okay, also der neue Widerspruch hier ist nicht zwischen links und rechts, sondern es ist zwischen die westliche Zivilisation und den totalitären Islam. Und das ist ein Zitat, was er, ein berühmtes Zitat von ihm zum 11. September, was ich jetzt ja nicht vorlesen werde, weil ich versuche so ein bisschen weiterzuspringen. Dazu würde ich sagen, wenn wir so ein bisschen eine Analyse, so Diskursanalyse von so antideutschen Argumentationen machen, vor allem von dieser soft-antideutschen Ecke, da merkt man auch, dass es schon einen sehr starken Schwerpunkt auf Sprache gibt. Also dieses irgendwie, man sollte Antizionismus nicht sagen, weil das könnte irgendwie so und so gedeutet werden. Also dass man irgendwie jetzt einfach Texte sieht und nicht einfach die Texte sieht für das, was sie sind, sondern als irgendwie ein Ausdruck von versteckten Machtverhältnissen sind. Das geht, würde ich sagen, schon auf den Einfluss in der Akademie und innerhalb der subkulturellen Linken von Poststrukturalismus. Ich glaube, das hat er was sehr Widersprüchliches gesagt, weil einerseits haben wir schon so großartige Werke wie Orientalism von Edward Said, die genau auf diese Sprachschiene versuchen zu analysieren, wie Sprache für die Durchsetzung imperialer Interessen im Nahen Osten funktioniert. Aber andererseits sieht man auch so wirklich, was so die Politik hinter so Leuten wie Michel Foucault war und so weiter, es gibt auch schon so eine gewisse Faszination mit dem Neoliberalismus. Und Foucault war auch, hat sehr stark sympathisiert mit einer Strömung innerhalb der Sozialistischen Partei Frankreichs, die sogenannte Zweite Linke, die halt libertär war, die gesagt hat, man muss irgendwie so, man muss sich von den Gewerkschaften verabschieden, man, weißt du, Imperialismus ist, muss man gar nicht darüber reden, es spielt jetzt keine Rolle mehr und es geht einfach um individuelle, freie Selbstentfaltung und den Widerstand gegen Machtverhältnisse, die überall sind, auf jeder Ebene, in der Mikroebene, in der Schule, auf der Universität und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass es einen direkten Draht gibt zwischen sozusagen diesem poststrukturalistischen, postautonomen Denken von Sprache ist wichtig zum keine Ahnung, Israel begeht jetzt keinen Genozid im Gazastreifen. Das ist nicht, also ich denke jetzt nicht an Kausalbeziehungen oder Determinationen, aber es wird schon irgendwie erleichtert, wenn man sagt, naja, was ist Klasse, was sind Staatsinteressen, was ist Imperialismus, was hat das alles miteinander zu tun, das ist jetzt alles nicht so, so wichtig. Das würde ich jetzt nicht irgendwie referieren, das können wir vielleicht in die Diskussion machen, also um die Frage, warum die deutsche Linke Palästina den Rücken kehrte. Also aus Zeitmangel würde ich, glaube ich, weiter überspringen. Genau, ich komme so langsam zum Schluss. Vielen Dank für eure Geduld. Es gibt sehr, also das Thema ist halt sehr dicht. Ich glaube, es gibt schon aus dieser ganzen internationalen und globalen Erfahrungen können wir ja schon einige vorläufige Schlüsse ziehen über die Bedeutung, die historische Bedeutung der Antideutschen. Ich würde sagen, dass ähnlich wie bei den neuen Philosophen in Frankreich die Entstehung von dieser Strömung überhaupt auch in ihren angeblich naiven oder unschuldigen Phase schon das Ergebnis nicht einer Offensive der Linken war, sondern eines Rückzugs und einer Niederlage. Und die Niederlage, bekanntlich, historisch, ist immer der beste Nährboden für reaktionäre Ideen, egal wo, innerhalb der Linken oder innerhalb der Gesellschaft im Allgemeinen. Und das sieht man auch, dass die antideutsche Strömung auch nie den Versuch gemacht hatte, irgendwie die Mehrheit zu überzeugen, weil sie halt immer gegen eine imaginierte, nationalistische, quasi antisemitische Mehrheit gestellt war. Sie wollte jetzt nie wirklich überzeugen, nie wirklich Verhältnisse verändern, sondern sah irgendwie die reine Kritik als ihre Hauptwaffe. Dann würde ich sagen, dass es gibt schon einen sehr großen transnationalen Einfluss auf die antideutsche Strömung. Also so Begriffe wie struktureller Antisemitismus oder Israel ist der heutige Jude der Zeit, also wird von allen irgendwie kritisiert. Das sind jetzt keine Sachen, die die Antideutschen erfunden haben. Die stammen schon aus dem Vokabular von desillusionierten Linken in den USA schon in den 60er Jahren. Aus diesem, würde ich sagen, rassistischen Backlash gegen Befreiungsbewegungen des globalen Südens. Ich glaube, dass die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert uns auch einige Sachen über das Verhältnis der heutigen Partei Die Linke verraten kann. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Grund, warum Die Linke so schwach ist in Sachen Palästina, die Tatsache ist, dass es irgendwelche Leute gibt, die für irgendwelche Abgeordnete arbeiten und sozusagen den Diskurs kontrollieren. Ich glaube, das ist immer so eine Mischung aus ideologische Überzeugung, so wie Bodo Ramelow, der irgendwie in Israel einen Baum pflanzen lässt für den jüdischen Nationalfonds. Aber das ist meistens wahlpolitischer Opportunismus. Also diese Idee von, lass uns nicht über Palästina sprechen, das Thema ist zu kontrovers. Es ist kein gewinnbringendes Thema. Wir haben Wichtiges zu tun. Das ist eigentlich etwas, was auch in der Sozialdemokratie zwischen den Herero-Aufstand und den Ersten Weltkrieg auch zu beobachten war. Es war jetzt nicht so, dass die kolonialkritischen Stimmen innerhalb der Sozialdemokratie unbedingt die Minderheit waren. Aber es gab halt diesen starken strukturellen Druck zu sagen, das ist jetzt nicht etwas, was die Verankerung der Sozialdemokratie in der deutschen Arbeiterschaft behilflich ist. Also vielleicht irgendwie, ja, lass mal so ein bisschen leiser darüber sein. Und ich würde auch sagen, dass der Keim der damaligen Kapitulation vor dem Kolonialismus und dem Imperialismus 1914, der war auch in bestimmten gängigen Annahmen. Also damals gab es auch diesen paternalistischen Rassismus, der auch in dieser Idee von einem Potenzial menschenfreundliche Kolonialpolitik irgendwie zu erkennen war. Und heute, glaube ich, ist es auch das Festhalten an der Partei Die Linke. Ich rede auch jetzt über die Partei Die Linke, weil das auch die größte institutionalisierte Ausprägung der gesellschaftlichen Linken hierzulande ist. Dieses Festhalten an Frieden als den wichtigsten Deutungsrahmen des aktuellen Genozides, an der Vernachlässigung palästinensischer Stimmen. Also das etwas wird dann immer nur gültig, wenn es dann irgendwie von kritischen Israelis oder kritischen jüdischen Stimmen auch verurteilt wird. Also nicht, dass ich jetzt nicht glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, diese Stimmen hervorzuheben. Aber es gibt eine gewisse Fetischisierung. Und man sieht das auch in diesem Versuch, irgendwelche klassenübergreifende Feinde irgendwie aufzuspüren. Damals vor 1914 war das die russische Despotie. Heute ist das dieses Feindbild von Hamas oder anderen islamistischen Bewegungen. Also nicht, dass es nicht etwas gibt, was man an der Hamas nicht kritisieren konnte und sollte, aber die Art und Weise, wie zum Beispiel die Rote Flora dieses Free the World from Hamas irgendwie aufhängte, also nach dem 7. Oktober, spricht schon ein bisschen dafür, dass es hier um ich weiß nicht, so eine Art verschwörerisches Denken gibt. Also die Hamas ist halt irgendwie zu mächtig und manipuliert die Weltöffentlichkeit gegen Israel. Also und das hat leider auch die Linke gemacht mit, ich glaube, mit also das Statement von Ines Schwertner nach dem, also ein Jahr nach dem 7. Oktober. Sie sprach ganz explizit von eliminatorischem Antisemitismus der Angriffe, was man kann natürlich alles irgendwie kritisieren aus ethischer Perspektive. Palästinensische Stimmen machen das übrigens seit Jahren. Aber zu sagen, eliminatorischer Antisemitismus, das ist so straight aus dem antideutschen sozusagen Kanon. Oder dieses Verschieben der großen Demo für Gaza, weil man nicht wusste, ob da irgendwelche Hamas-Leute auch da sind. Und ich glaube, indem man immer so sagt, ja, man muss sich aus, also ich distanziere mich von der Hamas, ich distanziere mich von dem und das, das ist nicht die Art, in der man das irgendwie bekämpft, effektiv, würde ich sagen. Weil ich glaube, da gibt man einfach mehr Kanonenfutter für diese Argumentation. Schließlich, das Zitat ist nicht von Lenin, aber genau, ich möchte einfach hier enden. Ich bin mir bewusst, dass es halt sehr viele Informationen gab und ich spüre auch ein bisschen Unmut. Genau. Warum das alles wichtig ist und was wir daraus lernen können und welche strategischen Schlüsse wir ziehen sollten. Ich würde sagen, dass heutzutage ist die sogenannte antideutsche Strömung ziemlich geschwächt. Die gibt es noch, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, als jemand, der sagt, Israel hat immer und überall das Recht auf Selbstverteidigung, einfach in einer Öffentlichkeit zu agieren, wo laut irgendwie Umfragen 85% der Bevölkerung der Aussage zustimmt, dass Israel einen Genozid begeht. Das heißt aber nicht, dass jetzt plötzlich die deutsche Linke in ihrer Gesamtheit antiimperialistisch, kapitalismuskritisch, palästinasolidarisch geworden ist. Ich glaube, die Probleme sind immer noch da. Ich würde auch sagen, das Problem ist jetzt nicht, sind nicht Seilschaften, sondern die strukturelle Anpassungsdrang des Reformismus. Ich würde auch sagen, dass die Art und Weise, wie die Antideutschen oder die neuen Philosophen oder andere Strömungen im Westen, die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind in den letzten 50 Jahren, war irgendwie auch immer der Versuch, die Linke anfälliger zu machen für dieses große Projekt der US-geführten liberal-imperialen Marktordnung. Und diese Ordnung ist gerade jetzt befindet sich im Umbruch. Und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, zu betrachten in der Diskussion. Es gibt auch eine rechte Israel-Kritik. Und die wird in den letzten Monaten oder Wochen ein bisschen prominenter, vor allem in den USA. Wir haben so Leute wie Tucker Carlson, die so sagen, dass Israel kostet zu viel für die USA. Es gibt diese These der Israel-Lobby, die meines Erachtens ziemlich fehlgeleitet ist, weil es ist nicht die Israel-Lobby, die die US-Außenpolitik lenkt. Es ist sondern die US-Außenpolitik, die eigentlich die Dienste sozusagen von Israel in Anspruch nimmt für ihre eigenen Zwecke. Und es gibt auch diese Situation, dass Millionen von Menschen, vor allem im Westen heute sehen, nicht wirklich überzeugt sind von dem, was Israel von sich gibt. Und die extreme Rechte findet immer Wege, sich demagogisch irgendwie reinzuschleusen in einen Common Sense, aber daraus ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unser größtes Problem ist gerade, aber das geht einher mit bestimmten Aufgaben für die Palästina-Solidarische Linke. Wir haben jetzt 2 Jahre von Erfahrungen gesammelt, auf Camps, auf Demonstrationen und so weiter. Und es gibt immer die Gefahr von Burnout. Egal wie viel wir posten, egal wie sehr wir auf der Straße gehen, weißt du, die Mehrheit stimmt uns zu, aber ist jetzt nicht auf die Straße. Wie kriegen wir diese Leute auf die Straße? Auch wenn ich denn die Anziehungskraft von bestimmten identitätspolitischen Mustern nachvollziehen kann, indem man irgendwie sagt, dass Das ist eigentlich in Palästina primär um eine Auseinandersetzung zwischen sozusagen eurozentrischen Deutungsmustern der Welt handelt, einerseits um den globalen Süden. Auch wenn ich das verstehe, ich glaube, wir müssen schon versuchen, diese Kritik in eine mehr so strukturelle Schiene irgendwie zu lenken. Das wäre, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, also sprich kapitalismuskritisch. Ich glaube schon, dass es in Deutschland von Organisationen wie hier in Hamburg von Thaura oder von Flora Fiala. Ich glaube, dass das passiert und das ist richtig so. Aber das ist auch notwendig, dass es passiert, weil aufgrund von diesem Umbruch dieser globalen, liberalen, imperialen Ordnung, wo man jetzt jemanden hat wie Trump, der sagt, irgendwie die USA machen jetzt die führen jetzt Krieg, wo sie Krieg führen wollen, wie zum Beispiel in Venezuela, weil das unsere Einflusssphäre ist. Aber, keine Ahnung, wir lassen uns jetzt nicht irgendwie in unserer gesamten Nahostpolitik nur von Israel bestimmen lassen. So. Also es gibt schon so diesen Versuch irgendwie auch, ich weiß nicht, wie ich das hier also ganz so gut artikulieren soll, aber es gibt schon den Versuch, so national-souveränistische Projekte irgendwie auf die Beine zu stellen. Und auch wenn die AfD zum Beispiel heute sich sehr pro Israel ausgibt, ich meine, wir wissen schon alle, dass es einen Antisemitismus gibt im Weltbild der AfD, aber das kann auch sehr schnell auch kippen. Ich sage nicht, dass es morgen oder übermorgen kippen wird, aber ich glaube, wir sollten die Gefahr jetzt nicht unterschätzen. Ich möchte jetzt nicht damit enden, indem ich jetzt sage, dass das jetzt unser größtes Problem ist. Unser größtes Problem ist, den Genozid einfach zu beenden. Aber wenn wir jetzt über die Reichweite von so antideutschen Ideen innerhalb der Linken und so weiter diskutieren, wir müssen, glaube ich, auch verstehen, was so der globale Kontext von deren Entstehung war. Und die waren schon Teil von einer Welt, die teilweise sich heute im Umbruch befindet. Und wir wissen jetzt genau nicht, was irgendwie morgen kommen wird. Deswegen würde ich auch sagen, dass die Verbundenheit der Palästina, der aktiven Palästina-Solidarität mit antimilitaristischer Arbeit, von Häfen blockieren, Luftfahrtknotenpunkte zu blockieren, den Versuch, die Palästina so in den Gewerkschaften zu tragen, ist nicht nur notwendig für die Verbreitung der Palästina-Solidarität, aber ist auch notwendig für die Verbreitung der gesellschaftlichen, einer klassenkämpferischen gesellschaftlichen Linken hierzulande. Und wenn es natürlich Fragen gibt zu dem, was ich gesagt habe, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen wirr ist, aber ich würde mich natürlich sehr freuen im Laufe der Diskussion. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte euch bitten, eure Fragen oder Kommentare auf 2 Minuten zu begrenzen, damit wir hier keine langen Co-Referate haben. Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Und ich fand das Kapitel über Kolonialismus war ein sehr unterbelichtetes bisher. Und da hast du wirklich gut eine Lücke geschlossen. Ich habe 2 kurze Anmerkungen und eine Bitte oder eine Frage, kann man das auch nennen. Das erste ist, ich denke, dass man die Grünen und Antideutschen gar nicht so ganz trennen kann, weil wir müssen überlegen, dass ganz viele der Antideutschen, gerade der Prominenz, aus den Grünen kommen. Justus Wertmüller, Bahamas ist Ex-Grüner, Matthias Künzel ist Ex-Grüner, Thomas Ebermann ist Ex-Grüner. Also ich könnte jetzt noch sehr viele Leute aufzählen. Die haben sehr wichtige Akzente gesetzt in der antideutschen Bewegung, teilweise auf dem extremen rechten Flügel, aber auch auf dem linken. Ebermann gehört eher zum Linken, weil er nur die israelischen Kriege unterstützt und bei den NATO-Kriegen sich doch vornehm zurückhält. Und ich finde, man darf die Rolle der Linken und auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf keinen Fall unterschätzen. Die Linke hat ab 2007 als so eine Art trojanisches Pferd fungiert für die Antideutschen. Und wir müssen wirklich sehen, also verfolgt mal die Stationen zurück, wie die ganze antideutsche Ideologie im Deutschen Bundestag sozusagen Mainstream wurde. Damit will ich nicht sagen, das kommt von den Antideutschen, weil die Antideutschen kommen selber von rechts, aber sie waren sozusagen der Träger und die Influencer. So. Und so gab es dann zum Beispiel die Situation, dass tatsächlich die Partei Die Linke Avantgarde war, wenn es darum ging, die Boykottkampagne gegen Israel als rechtsextremistisch einzustufen. Das war die Partei Die Linke 2011 im Juni. ja, gab es diese Beschlüsse. Die Gaza-Flottille ins Rechte, also als rechts zu stigmatisieren und ganz wichtig auch die Ein-Staaten-Lösung als faschistisch sozusagen und als Objekt des Antifaschismus sozusagen zu definieren. So, das ist jetzt das eine. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Ich finde es, was mir ein bisschen fehlt, ist die Rolle des Globke-Staats dabei. Ich glaube, dass die Antideutschen jetzt sozusagen wieder als trojanisches Pferd in der gesellschaftlichen Linken, auch in der Linkspartei sowieso, sowas gerade sind wie die Träger oder die Ideologen des deutschen Imperialismus, wohlgemerkt ist auch des deutschen und EU-Imperialismus, weil wir können in den letzten Jahren beobachten, dass der rechte Flügel der Antideutschen sich jetzt mit ukrainischen Nationalisten verbündet, auch mit Faschisten. Die machen gemeinsam Demos. Und das, glaube ich, ist mal zu fragen, wie kann das eigentlich sein? Und wie kann es, und ich finde die Frage auch sehr wichtig, welche Rolle spielen die Antideutschen als Agenten der Wiedergutmachungspolitik? Jetzt bitte nicht missverstehen. Wiedergutmachungspolitik in Anführungsstrichen. Wiedergutmachungspolitik war eine Strategie der deutschen Reaktion in den 1950er Jahren, um den deutschen Imperialismus zu restaurieren. Das war keine Strategie zur aufrichtigen Entschädigung der Opfer. Das ist eine Erzählung. Und wir müssen auch sehen, die Wiedergutmachungspolitik ist von Hans Globke mitgestaltet worden. Das war der Mitarchitekt der Nürnberger Rassegesetze, ja, und der hat Wiedergutmachungspolitik gemacht, weil es darum ging, Deutschland braucht die Israel um jeden Preis, um sich zu rehabilitieren und wieder zu restaurieren. Wir sehen jetzt das Ergebnis. Wir haben den Globke-Staat 2.0, wie ich es nenne. Und ich glaube, dass man die Rolle der Antideutschen da nicht einfach außen vor lassen darf als Träger dieses Staates und als sozusagen eine Kraft, die innerhalb der Linken jetzt versucht, die Linke kriegstüchtig zu machen gegen Russland, indem man einen falschen Antifaschismus propagiert, der jetzt vom Hitler im Kreml spricht, vom Rassismus und so weiter und so fort, um sozusagen für die Linke eine Legitimationsideologie zu schaffen, sich an diesem imperialistischen Krieg an Russland zu beteiligen. Und da spielen die Antideutschen eine wichtige Rolle. Vielen Dank für deine Geduld. Ich merke schon hier, also die ganze Theorie, was die ganze Menge von Theorie und von Marxismus und so, ich finde, das ist sehr wichtig auch. Aber ich merke schon, dass ihr seid schon in der Geschichte geblieben von damals und die stecken immer noch in dieser Geschichte. Wenn wir reden von Antikolonialismus, ja, ihr redet von sich selbst nicht mit dem, was die Südländer passieren, ja. Ihr redet von Populismus in Lateinamerika. Ihr redet nicht, dass die Influenzen von den Sozialdemokraten in unsere Länder verantwortlich sind. Alle diese Linken, die hier in Lateinamerika, das sind ein Instrument von der sozialdemokratischen Linken, Neoliberale. In Wirklichkeit gibt es keine Linken, die haben heute in Lateinamerika eine Regierung geführt. Und deswegen, heute, wir sind genau hier in die gleiche Situation, wo die Linke sich versteckt, immer in eine alte Geschichte, und die machen richtige antiimperialistische, antikolonialpolitik noch nicht sich aufbau. Die konzentrieren sich immer in der Geschichte, was die linke Partei macht und was die andere macht, sonst ihr geht nicht raus. Deswegen, die Antideutsche damals in den 90er Jahren, wir sind selber schuld, weil solche Projekte, Häuserbesetzung, FSK, Rote Flora, wir haben die ganze Verwaltung gegeben. Wir haben gute Sendungen gemacht in Radio FSK, geile Sendungen gemacht, aber wir haben die Verwaltung nicht geführt, genau wie die Rote Flora. Und dann kam die ganze Geschichte, die haben die ganze Macht, wir haben gar nicht. Kein Pfennig konnten wir nicht sehen. Wir konnten keine Mitglieder sehen. Die haben die ganze Struktur gebaut. Und jede hier haben wir geschafft, dass nicht reinkommt. Und deswegen sagen wir immer hier, no pasarán, ja, in der W5. Und deswegen nicht nur das, solche Veranstaltungen. Sonst ihr seid verantwortlich für diese Location und andere vielleicht noch andere Lokal zu schützen. Ja, was sind immer wir in dieser Gefahr? Ja, solche Antideutsche oder solche Linken, Sozialdemokraten, Weil es keine linke Politik gibt. Genau wie in Lateinamerika. Heute in Chile haben wir gesehen. Heute in Argentina haben wir gesehen. Und deswegen diese Südglobale. Was haben heute die Zionisten in Palästina gemacht? Dass wir müssen wirklich nicht nur in diesen Konformismus, ja, jetzt haben wir so viel auf die Straße gegangen und jetzt machen wir gar nicht. Nein, wir müssen uns konzentrieren, globale kämpfen und nicht nur, was hier nur passiert. Danke. Ja, ich glaube, ich würde zustimmen, dass so Räume wie die B5 und eventuell hoffentlich auch die Rote Flora eines Tages extrem wichtig sind für die Verankerung einer kämpferischen gesellschaftlichen Linken. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass Flora für alle auch die Bedeutung von diesen geografischen Fixpunkten sozusagen anerkennt für linke Politik. Was jetzt die Frage, wie geht man mit Leuten um, die irgendwie eine gute Meinung zum Thema haben, aber irgendwie mit so Leuten in der Flüchtlingssoli abhängen, die, ja, sagen wir, bisschen einen Knall haben, was das Thema Palästina angeht. Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, von dem, was ich subjektiv so beobachte, ist, dass es von diesem, sagen wir, soft-antideutschen bisschen so ein Zurückrudern gibt. Die St. Pauli-Meile, also dieses, ich glaube, es gibt so diese St. Pauli-Fans für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist natürlich auch schon so eine antideutsch verbrämte so Versuch, so es ist ein Taktieren, würde ich sagen, aber die Tatsache, dass überhaupt da anerkannt wird, dass man jetzt Israel nicht verteidigen kann, auch wenn man jetzt nur sagt, es ist jetzt nur die Netanyahu-Regierung und so weiter. Ich glaube, dass das zeugt davon, dass wir schon effektiv sind als Bewegung bis zu einem Punkt. Das sollten wir jetzt nicht nur als perfides Taktieren sehen und die irgendwann kommen sie aus der Hintertür und dann sind wir wieder unten. Nein, das ist schon, es ist schon wichtig. Es ist wichtig, dass die Linke tatsächlich trotz ihrer ganzen Probleme zu dieser Großdemo aufgerufen hat. Wir sollen schon diese Sachen in der richtigen Perspektive betrachten. Ich glaube, was wir tun müssen, ist, wir müssen jetzt sagen, dass Palästina solidarisch zu sein, ist nicht nur eine ethische Haltung. Das ist auch die einzige linke Haltung, die man im jetzigen Zeitpunkt haben kann. Und dass es einen Widerspruch gibt, für Flüchtlinge irgendwie einzutreten, aber irgendwie zu sagen, dass Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Es ist ein Widerspruch zu sagen, man unterstützt die Kämpfe von Frauen im Iran gegen das Regime dort, aber ja, man muss das irgendwie schon differenzierter betrachten, so mit Israel und so. Also die Argumente sind auf unserer Seite und ich glaube schon die letzten zwei Jahre, trotz der tragischen, extrem furchtbaren Zustände in Palästina, schon uns da eine gewisse Legitimation gegeben haben. Und ich glaube, man baut halt diesen Vorsprung auf, indem man schon tiefer hingeht. Nicht nur moralisch verurteilt, was ich sage jetzt nicht, dass das irgendjemand hier macht. Ich glaube schon, dass die Gruppen, die hier vertreten sind, es auch richtig machen, aber dass man versucht, auch den Zusammenhang zwischen Palästina-Solidarität und Antimilitarismus zum Beispiel hierzulande deutlich zu machen, zwischen richtige antirassistische Arbeit. Das wurde, glaube ich, auch ziemlich deutlich bei diesen ganzen Anti-AfD-Demos im Frühjahr 2024. Ich würde sagen, dass das war das Endpunkt von dieser, sagen wir, bunten, linksliberalen Öffentlichkeit, die seit 2015 sich irgendwie damit brüstet, so toll zu sein und so tolerant. Dem Moment, wo man irgendwie Menschen rausgeworfen hat, die mit Palästina-Flaggen kamen, in dem Moment, wo man polizeikritische Reden ausgebuht hat, es ist schon klar, dass dieser Liberalismus eigentlich so auf wackeligen Füßen steht. Und das Feld ist jetzt offen, um in den Betrieben und in den Schulen, an den Universitäten mit Leuten zu sprechen, die jetzt nicht unbedingt politisiert sind, und diese zu gewinnen. Also wir würden jetzt auch nicht wachsen, glaube ich, indem wir nur an die Konvertierten irgendwie predigen, sondern auch versuchen, die Leute, die jetzt von den Sozialkürzungen betroffen sind, die irgendwie es nicht toll finden, dass so viel Geld ins Militäretat fließt, zu überzeugen, entwickeln, warum Palästina-Solidarität nicht nur eine ethische Haltung ist, sondern auch diejenige, die mit den eigenen Klasseninteressen am meisten in Einklang steht. Und das ist leider das Einzige, so praktisch, was ich hier beitragen kann. Ich bin eine Laberbacke, es tut mir leid. Aber ja, also ich, wie gesagt, diese Räume sind wichtig. Zur Frage, okay, Rolle des israelischen Staates bei Antideutschen. Deutschland ist, glaube ich, erstens, das wirft so die ganze Frage von, gibt es eine Israel-Lobby? Und wenn ja, was ist deren Funktion? In Ländern wie den USA und Großbritannien, es gibt eine Israel-Lobby. Die Existenz darf man nicht leugnen. Aber was ist die Funktion? Die Funktion ist es nicht, die Politik der britischen Regierung oder der US-amerikanischen Regierung irgendwie gegen die eigenen Interessen für Israel zu steuern. Die Funktion ist es einfach, die Palästina-kritischen Stimmen, die Palästina-solidarischen Stimmen und andere kritischen Stimmen mundtot zu machen. Das ist die Funktion. Deutschland ist eigentlich das Land, was keine Israel-Lobby benötigt. Es braucht es nicht. Du brauchst jetzt keine, es gibt schon so Elnet, also es gab neulich einen Bericht im Neuen Deutschland und in der Taz davor, wo gezeigt wurde, wie diese israelische Lobbygruppe im Europaparlament auch für Reisen, auch von Teilen, also Persönlichkeiten aus der Linken auch gezahlt hat nach Israel. Ja, das gibt's alles. Aber im Grunde genommen braucht der deutsche Staat keine Lobby, weil die ganze Legitimation des deutschen Staates in der liberalen Nachkriegsordnung stammt eigentlich aus dieser Identifikation mit Israel als sozusagen moralisches Vorzeigeschild des eigenen Imperialismus. Das fing an mit der sogenannten Wiedergutmachung 1952, wo es darum ging, die Bundesrepublik zu integrieren. Und es gewinnt einen neuen Schub mit der ganzen Staatsräson-Debatte seit 2008, wo es darum geht, Deutschland nicht nur in der internationalen Gemeinschaft zu integrieren, was es schon integriert war, sondern auch Deutschland zu einem moralisch anständigen, globalen, imperialen Player zu machen. Deswegen würde ich jetzt würde jetzt nicht sagen, dass das Problem der Mossad ist oder irgendwelche Thinktanks. Natürlich, es gibt diese ganzen Thinktanks, aber deren Rolle ist es jetzt, die Palästina-Solidarität mundtot zu machen. Die ist es nicht irgendwie, die Politik des deutschen Staates zu lenken. Das ist nicht, was du gesagt hast, aber ich will einfach nur so ein bisschen darauf hindeuten, dass man schon so richtig einschätzen sollte, was die Interessen der israelischen Regierung sind, was so die Interessen der deutschen Regierung sind und so weiter. Die sind identisch, die waren immer identisch. Danke für deine Anmerkungen und zum Globke-Staat. Man muss auch sagen, es gibt eine Variante zu deutschen Israel-Unterstützung historisch, die ein bisschen unterbelichtet wird, und das ist der Antikommunismus. Die Bundesrepublik hat bekanntlich das Luxemburger Abkommen unterschrieben, hat praktisch den israelischen Staat mit aufgebaut. Also ist nicht zu unterschätzen, wie viel deutsches Geld und deutsche Waffen geflossen sind im frühen jungen Staat Israel. Das hat das Buch von Daniel Mavetsky zu Deutschland und Israel also basierend auf historischen Recherchen gibt reichlich Auskunft darüber. Aber es ist auch Fakt, dass die Bundesrepublik mit Israel keine diplomatischen Beziehungen hatte bis 1965 aufgrund der Hallstein-Doktrin. Man hat gesagt, wenn man jetzt Beziehungen zu Israel aufbaut, dann würden die ganzen arabischen Länder die DDR anerkennen. Das wollte man nicht. Das ändert sich, nachdem also die arabische Welt tatsächlich mit der DDR Beziehungen aufbaut. Und da wechselt der deutsche bürgerliche Antisemitismus in so eine Art Philosemitismus. Also die Juden werden als Konstante, als außerhalb des nationalen Körpers gesehen, seit dem Kaiserreich. Und also die Juden, die gleichgesetzt werden mit Zionismus und Israel natürlich. Und die Nützlichkeit von Israel nach 67 ist nicht nur die Wiedergutmachung, sondern das ist auch Israel als antikommunistisches und antisowjetisches Projekt im Nahen und Mittleren Osten. Und es gibt, finde ich, eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen den ganzen Verboten, den Berufsverboten, den ganzen Ausladungen und die Art und Weise, wie der deutsche Staat vorgeht gegen Kritiker des Zionismus heutzutage, mit dem, was in den 70ern mit den Berufsverboten passiert ist damals. Also diese Idee von wehrhafter Demokratie, man muss sich gegen alle Extreme wehren, ist im Grunde genommen eine, die auf dem rechten Auge immer blind war und immer antikommunistisch gerichtet war. Und die Zielscheibe der, dieser antipalästinensischen Hetze ist am Ende des Tages die gesellschaftliche Linke, sollte man nicht unterschätzen. Deswegen ja, also ich gehe absolut recht mit dieser Wirkung des Globke-Staates und man sieht auch, wie heute Teile der Antideutschen, nicht alle, weil die konkret zum Beispiel gibt sich auch pro-russisch aus, also im Ukraine-Krieg ein bisschen, aber wie zum Beispiel so Leute in der Roten Flora in diesem, man muss die Ukraine unterstützen und so weiter, eigentlich... Das Ziel ist es jetzt nicht so wirklich nur, was die Linke irgendwie, was Israel angeht, auf Linie zu bringen, sondern auch, was allgemein das Projekt des westlichen Imperialismus angeht, auf Linie zu bringen. Ja, ich hab da vorhin mal kurz direkt gefragt. Ich fände es cool, wenn du mal ein bisschen darauf eingehen würdest, auf die Zeit nach 89, nach Wiedervereinigung. Okay. Das war ja der Punkt, wo ich zumindest die Antideutschen am meisten irgendwie so mitgekriegt habe, am stärksten. Für mich, das war dann widersprochen, aber für mich war das schon so, dass seitdem die kaum eine Relevanz hatten, also außer in so einem intellektuellen Niveau, aber im praktisch-politischen Niveau überhaupt nicht. Und da, was mich interessieren würde, wären zwei Sachen. Das eine, welche Relevanz du dem beimisst zu der Zeit, also seit 89, und wie eigentlich deren Verknüpfung, du hattest das ja vorhin so ein bisschen anhand von so ein bisschen flapsig gesagt mit von wegen Bundestagsjobs oder andere Sachen. Also wo da die Verknüpfungen sind, auch mit etablierteren Systemteilen. Ja, ich habe es vielleicht nicht alles nachvollziehen können, was du gesagt hast. Was ich meines Erachtens etwas zu kurz gekommen ist oder was meine politische Wahrnehmung ist, dass es unterschiedliche Ausprägungen gibt, dass es darin aber meines Erachtens nach einen operativen Sinn gibt. Einen Sinn in dem Sinne, dass es unsere Art des progressiven Widerstandes, dass der torpediert wird, dass der bekämpft wird, dass er denunziert wird, dass er an Glaubwürdigkeit verliert, auf einer Ebene, die ich auch, wie das eben schon gesagt worden ist, Anfang der 90er nicht für möglich gehalten hätte, dass sich das durchsetzt. Weil ich dachte, die Leute, die einen offenen Kopf haben, die eine linke Biografie haben, die eine antikapitalistische Analyse haben, dass das nicht möglich ist, das auf diese stumpfe, dumpfe Art zu torpedieren. Und ich glaube, das ist der... Ich habe das Gefühl gehabt, oder bei deinem Vortrag, den ich wirklich gut fand, da waren viele erhellende Sachen drin, aber dass das, fand ich, so ein bisschen softer herkam, weil ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Ich will mich auf die gar nicht stürzen. Ich glaube auch, dass wir uns auf was ganz anderes konzentrieren müssen, als auf diese Arschgeigen. Und welche Ausprägung auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Aber das, die Bedeutung, die das hat und die Wirkung, die das hat, die wir als... Wir sind ja alle jetzt, ich bin jetzt etwas älter, die wir schon seit Jahren zu spüren kriegen. Da fände ich gut, wenn du vielleicht aus deiner Sicht dazu noch was sagen könntest. Vielen Dank. Ja, ich muss sagen, es gibt Antideutsch und es gibt Antideutsch. Wir sollten vielleicht diese Antideutschen eher Pro-Imperialisten nennen, damit es nicht zur Verwirrung kommt. Weil ich glaube, der Mainstream und die Rechten verstehen was anderes unter Antideutsch als wir. Ich habe vor allem die Antideutschen, Pro-Imperialisten, Pro-Zionisten mitbekommen, in den 90er und Nullerjahren im Magazin Konkret oder im Bahamas und so weiter, als die Internetsteinzeit war und so weiter. Ja. Wir sehen ja jetzt aus ganz anderen Gründen, dass Kritik an Deutschland aus unserer Sicht sehr notwendig ist, weil Deutschland ist jetzt der stärkste Antreiber in der Anti-Russland-Politik in Europa und auch bei der Pro-Israel-Politik. Und die Bild-Zeitung und CDU/CSU sind vollkommen, naja, das ist vollkommen egal, was die Linken untereinander denken, weil die sind pro-imperialistisch, pro-zionistisch, egal was die Linken untereinander sind. Deutsche Arbeiterklasse, wir sehen ja nun seit Jahrzehnten, seit einem Jahrhundert, dass leider am wenigsten in Deutschland internationalistisch ist, weil in Deutschland wurde am wenigsten oder noch nie Waffenlieferungen blockiert an Israel oder an andere Staaten, in Frankreich oder in Italien schon oder in Spanien und Großbritannien. Ja, es ist leider so, dass große Teile der deutschen Arbeiterklasse, wenn sie mehr Geld bekommen, eher an Urlaube an Mallorca denken als an internationale Solidarität. Ist leider so. Du hattest so eine Verbindung zum Maoismus angesprochen und ich würde auch sehen, dass quasi so eine personelle Kontinuität da ja sichtbar ist. Also der deutsche Maoismus und dann die Entstehung der Antideutschen. Aber es klang so, als würdest du da auch so inhaltliche Zusammenhänge sehen. Das würde mich noch interessieren. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Du hattest das ja vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, dass es da immer wieder jetzt auch in neuer Zeit irgendwie zu Queerfeindlichkeit innerhalb des antideutschen Spektrums gekommen ist. Mich würde irgendwie noch mal interessieren, woher du das so ideologisch verortest, ob das jetzt wirklich irgendwie einfach nur eine Reaktion irgendwie ist darauf, dass man sich als Opposition innerhalb der Linken versteht und dass queere Themen irgendwie in der Linken jetzt mehr Fahrt aufgenommen haben in den letzten Jahren oder ob es da irgendwie oder ob du da noch andere Gründe siehst und verstehst, warum das jetzt irgendwie auch so ein Thema vor dem 7. Oktober der antideutschen Szene geworden ist, wo viel irgendwie drüber diskutiert wurde und auch viele Veranstaltungen von antideutschen Gruppen ausgerichtet wurden. Also ich fange vom Ende an. Was das Thema der Queerfeindlichkeit angeht, ich muss sagen, ich bin kein Experte. Also deswegen will ich jetzt nicht irgendwelche absolute Wahrheiten hier verkünden. Ich würde aber sagen, ich glaube, es wäre vielleicht es würde jetzt nicht auf festem Boden stehen, so eine direkte Verbindung irgendwie aufzubauen. Es gab zum Beispiel, oder es gibt noch so ein queerfeministisches Magazin, Missy Magazine, glaube ich, so 2018. Die haben auch so super antideutsche Inhalte gebracht. Also andererseits gibt es halt so sehr, sozusagen die ganz esoterischen Gruppen wie die Bahamas, die halt queerfeindlich sind, weil die sich selber in Opposition zur gesamten Linke sehen, in erster Linie. Und alles, was irgendwie in der Linken vielleicht so ein bisschen im Aufwind erlebt, das irgendwie als Feind abstempeln. Deswegen, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, eine der Trennungslinien zwischen so den ganz so Verrückten sozusagen einerseits und denjenigen, die sich so ein bisschen so Teil vom linken Mainstream sehen. Also die Verbindungen vielleicht auch zur Rosa-Luxemburg-Stiftung haben und so weiter. Also ich wüsste jetzt nicht, was konkret. Ich konnte mir schon vorstellen, dass die Tatsache, dass das Queer-Rechte global irgendwie schon ein bisschen mehr so mit Palästina-Solidarität identifiziert werden, das eigentlich eines der Gründe ist. Aber ich glaube, so die Hauptmotivation ist eigentlich hier, Israel zu verteidigen und nicht unbedingt so eine Position zu haben, in was jetzt Querfeminismus oder so angeht. Wie gesagt, ich kenne mich da leider mit der Ausprägung von diesem Diskurs nicht so gut aus. Die Verbindungen zum Maoismus, das ist sehr interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wer Maoist war in den 70ern, wurde später zum Antideutschen. Es wurden halt viel mehr Maoisten zu rechten Sozialdemokraten und Grünen als Antideutsche. Es gibt auch Maoisten, die bis zum Ende ziemlich okay waren. Also ein sehr guter Bekannter in Palästina war der verstorbene Clemens Messerschmidt, der mich da kennengelernt habe. Und ich war überrascht, herauszufinden, dass der immer noch für eine Zeitung schrieb, die Kommunistische Arbeiterzeitung hieß, und ein sehr belesener Maoist war. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Symptom ist. Aber es gab immer im Maoismus, vor allem im deutschen Maoismus, weil jeder Maoismus war auch anders, abhängig davon, welchen Zugang man zur Arbeiterklasse hatte. Es gab immer diese diesen Haupt- und Nebenwiderspruch. Es wird fälschlicherweise immer so auf den klassischen Marxismus zurückgeführt, aber das hat eigentlich, das geht auf Mao zurück, wo man immer so gesagt hat, es gibt halt so die wichtigen Widersprüche und die nicht so wichtigen Widersprüche. Und irgendwann gab es auch irgendwelche K-Gruppen in den 70er Jahren, die sich entschieden haben, dass der größte Feind des deutschen Proletariats der sowjetische Sozialimperialismus sei. Und deswegen müsste man irgendwie Franz Josef Strauß wählen. Es gab solche verrückte Erscheinungen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Mehrheit des Maoismus war, aber ich glaube, so diese Art politischer Debatten rein in diesem ideologischen Feld auszuführen und jetzt nicht in konkreten Kämpfen, nicht zu versuchen, irgendwie die Arbeiterklasse zu mobilisieren, Anschlüsse zu finden und so weiter. Ich glaube, das ist was es halt leicht gemacht hat für Leute wie Jürgen Elsässer damals oder andere so Vordenker, Matthias Künzel und so weiter, zu sagen, dass ja, der Hauptwiderspruch für uns heute ist halt der Widerspruch zwischen Deutschland und seinen realen oder imaginierten Feinden. Ich glaube, die Konkret hatte damals zum Golfkrieg gesagt, dass aus den falschen Gründen wird das Richtige gemacht. So, das war so diese Idee. Es gab jetzt auch, es war jetzt nicht so eine Zelebrierung des US-Imperialismus. Man hat gesagt, ja, der US-Imperialismus schlecht und so weiter, aber man muss schon sehen, die deutschen Chemiekonzerne, die Giftgas an Saddam Hussein geliefert haben, das ist eigentlich so eine Kontinuität zum deutschen antisemitischen Vernichtungswahn. Was eigentlich Quatsch war, weil die deutschen Konzerne haben Giftgas an Saddam Hussein geliefert, damit diese gegen den Iran einsetzen kann und gegen die Kurden, nicht gegen Israel. Es ist, als Saddam Hussein dann sich gegen die USA gerichtet hat, dass er dann zum Problem wurde. So. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, die man beobachten kann, aber ich würde jetzt nicht, ich spreche jetzt nie von Determinierung. Ich spreche halt so von Enabling, also was eigentlich so diesen Übergang so erleichtert. Ich glaube, ein anderer Übergang wurde erleichtert durch diesem autonomen Denken. Die Autonomen in Hamburg vor allem waren sehr Palästina-solidarisch Ende der 80er Jahre. Es gab das berühmte Graffiti irgendwie an der Hafenstraße, boykottiert Israel, keine Kibbuzim, Strände und Orange, glaube ich, was immer heute in Vorträgen als das Ergebnis, also der Beweis des linken Antisemitismus irgendwie dargestellt wird. Die autonome Szene ist dann in die 90er Jahre, ein Großteil davon ist dann in die antideutsche Erzählung übergegangen, weil wenn man irgendwie jetzt keinen Klassenbezug hat und keinen, nicht diesen Bezug von kapitalistischer Totalität hat, die sich in Sachen wie Imperialismus, widersprüchliche Klassenverhältnisse und sowas ausdrückt, dann ist man, glaube ich, auch auffälliger für solche, wie Gerhard Handloser geschrieben hat, monokausale Erklärungsmuster. Genau. Was die deutsche Arbeiterklasse angeht, ich glaube, ja, sollte man gegen Deutschland sein. Natürlich, also ich halte es mit Karl Liebknecht, der Hauptfeind steht im eigenen Lande. Und dementsprechend bin ich auch antideutsch, aber es geht jetzt darum, dass man gegen seine eigene herrschende, ausbeutende kapitalistische Klasse, die sich auf eine Nation beruft, ist. Weil das eine ausbeuterische Klasse ist und nicht, weil sie sich irgendwie Deutschland nennt oder Frankreich und so weiter. Ich glaube, das Problem im Sinne von, warum sieht man diese ganzen Mobilisierungen in Genua, in Italien, in Schweden sogar, aber nicht in Deutschland, das hat wirklich mit die traditionelle Einbindung der Gewerkschaftsbürokratie in den Strukturen des deutschen Staates zu tun. Also die Integration der organisierten Arbeiterschaft in der Bundesrepublik ist quantitativ gesehen viel größer gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil DDR, weil irgendwie, man wollte irgendwie jetzt nicht die Erfahrung der Weimarer Republik wiederholen. Und ich würde sagen, auch dieses pro-israelische Denken ist in Deutschland ein Eliteprojekt. Wenn ich Eliten sage, ich meine auch die Gewerkschaftsbürokratie. Bürokratie. Dass der DGB zum Beispiel sehr eng mit der israelischen Pseudo-Gewerkschaft Histadrut irgendwie kollaboriert, jahrzehntelang. Dass es halt so Sachen gibt wie die, wie den German Marshall Fund oder die Atlantikbrücke, diese ganzen Thinktanks. Das Hauptproblem hier ist nicht so der Einfluss der Antideutschen in diese Strukturen. Das Hauptproblem hier ist die Einbettung der deutschen Arbeiterschaft in den Strukturen des eigenen Kapitalismus. Und die gilt es zu brechen. Palästina hin oder her. Also ich glaube schon, dass es halt viele Menschen gibt auf der Basis der Gewerkschaftsbewegung, die halt kritisch sind. Und es ist total wichtig, dass diese Leute sich vernetzen und wirklich dann vielleicht auch endlich dass wir es erleben können, dass Häfen so wirklich effektiv blockiert werden durch die Arbeiterschaft hier in Hamburg zum Beispiel. Genau. Die ersten zwei Fragen, glaube ich, sind sehr ähnlich. Ich glaube, die Frage von linken Antisemitismus, weil das ist so das Problem. Also das wird immer so als das Problem gedeutet. Linke Antisemitismus. Die kommt immer hoch, immer wenn man eine gewisse Kraft hat, die politisch relevant ist, die dabei ist, bestimmte Orthodoxien von des deutschen Militarismus oder Neoliberalismus in Frage zu stellen. Und ich finde, dass Moshe Zuckermann hat das sehr gut schon vor 15 Jahren beschrieben, indem er gesagt hat, dass der Antisemitismusvorwurf hier ein Herrschaftsinstrument ist. Weil es geht nicht darum, den Antisemitismus zu bekämpfen, das ist eigentlich den Leuten scheißegal. Es geht wirklich darum, irgendeine Alternative zu diskreditieren. Und es ist viel leichter, Desorientierung innerhalb der Linke zu verbreiten, indem man der Linke irgendwie vorwirft, dass das, was sie machen, vielleicht irgendwie antisemitische Implikationen hat. Weil keiner möchte irgendwie verständlicherweise mit Antisemitismus in Verbindung gebracht werden. Übrigens in Frankreich, das funktioniert über die republikanische Schiene. Da ist der Vorwurf nicht, dass, also da gibt es auch den Antisemitismus-Vorwurf, aber der Vorwurf ist eher so der Islamogauchisme, also der Linksislamismus. Weil es halt Linke gibt, die dann sagen, nein, Muslime sind nicht unsere Feinde. Es gibt eine Islamophobie, koloniale Prägung, die es zu bekämpfen gibt. Also es passiert unter unterschiedlichen Vorsätzen. Und also danke für das Beispiel von 89 und den Golfkrieg, weil das ist das Beste. Eines der besten Beispiele dafür, wie der Widerstand gegen den Imperialismus gebrochen wurde durch den Antisemitismusvorwurf. Also dass man irgendwie gesagt hat, dass die Schülerinnen und Schüler, die im US-Konsulat gegen den US-Einmarsch in Irak damals, den US-Krieg protestieren, irgendwie die Wiedergänger der SA sind. Natürlich hat das zum Kollaps der Bewegung damals geführt. Die war einfach nicht dafür, man hat es nicht erwartet, dass man mit solchen krassen Begriffen von Enzensberger und irgendeinen anderen Publizisten konfrontiert wird. Also, und ich glaube, dass im öffentlichen Diskurs, ich bin jetzt kein Medienwissenschaftler, aber ich bin mir absolut sicher, dass wenn man eine quantitative Diskursanalyse durchführen würde, über wie oft der Begriff linke Antisemitismus vorkommt in Medien wie Süddeutsche, Zeit und so weiter. Es gibt eine Korrelation mit der Etablierung der Linken als Partei. Also die frühe Linke hatte Norman Pech, die frühe Linke hatte irgendwie Inge Hörger und Annette Groth auf der Gaza-Flottille gehabt. Und da fängt es an. Das war wirklich ein Versuch, die Linke anpassungsfähig zu machen. Ich glaube, das wird auch keine hier widersprechen. Jetzt, wie das funktioniert, der operative Sinn, das sind, glaube ich, Synergien. Ich glaube schon, dass die, also so wie es passiert ist mit der Linken 2011, es war so, dass du hattest schon die ideologisch verblendete antideutsche Akteure gehabt, die in der Linken gearbeitet haben, Bundesarbeitskreis Shalom und so weiter, die dann in Verbindung standen mit Akademikern, Salzborn und Vogt, haben dann so eine Studie veröffentlicht, die wurde so als grundbrechend in den Medien dargestellt über die Existenz von linken Antisemitismus in der Linkspartei. Und dann hast du so eine lautstarke Minderheit, die einfach schreit, Antisemit. Und du hast eine Mehrheit, die einfach sich nicht mit dem Thema auskennt, weil okay, das ist auch jetzt nicht das Thema, mit dem sich alle Menschen auskennen, die dann einfach verunsichert ist. Und dann hast du dann die Gegenseite, die irgendwie taktiert und jetzt immer so versucht, ein bisschen auf Kompromiss zu machen, aber das, also der eine Rückschritt folgt dem anderen und das war's. Dass wir heute so eine, dass der Trend so ein bisschen in die andere Richtung geht, in der Linken, das hat nichts mit der Linken zu tun. Das hat mit der ganzen Bewegung jenseits der Linken zu tun, die dann von unten in die Linke ausstrahlt. Aber der Druck von oben ist immer noch da und er wird weiter noch bestehen. Genau, also ich möchte einfach zum Schluss jetzt nicht irgendwie sagen, man sollte sich um diese Leute nicht kümmern und so weiter, aber man muss schon richtig hingucken, was es ist, weil ich glaube jetzt nicht, dass Ines Schwertner irgendwie eine Antideutsche ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass er eine starke Meinung zu tun hat. Vielleicht irre ich mich. Ich glaube nicht, dass Martin Schirdewan auch so ist. Aber dass diese Leute, die denken einfach in elektoralen Begrifflichkeiten. Die denken einfach, was bringt mir mehr Stimmen? Womit mache ich mich koalitionsfähig? Womit mache ich mich koalitionsunfähig? Und wir sind nicht dabei, irgendwie dieses Tabu in der deutschen Bundestagspolitik in dermaßen zu brechen, dass das irgendwie keine Rolle mehr spielt. Es spielt leider eine Rolle noch. Ich möchte was ganz zum Schluss sagen. Es gibt eine sehr, sehr große Explosion von Diskursen in den letzten Jahren, vor allem auch im englischsprachigen Raum, zum Thema Deutschland, Israel, Palästina, wo alles irgendwie auf bisschen so auf die Probleme deutscher Identität so zurückgeführt wird. Also es geht so darum, wie Deutschland hatte eine sehr tolle Erinnerungskultur, aber irgendwas war da falsch. Und heute sehen wir, dass das alles irgendwie schief läuft und man braucht so eine gute liberale Öffentlichkeit, wie man sie sich irgendwie in Großbritannien oder in den USA imaginiert. Und ich glaube, diese Diskurse sind schon wichtig, zum Teil um die Heuchelei dieser deutschen Staatsräson aufzudecken. Aber ich glaube, da fehlt auch wirklich die klassenspezifische Funktion der Staatsräson in diesen ganzen Kritiken zum Beispiel. Also, dass man jetzt ausschließlich die deutsche Haltung zu Gaza kritisiert aus so einer, sagen wir so, linksliberale intellektuelle Schiene, wo man irgendwie so sagt, dass es geht so nur um deutsche Identitätsprobleme und so weiter. Und ich glaube, das ist auch Teil vielleicht eines Taktierens seitens so des Linksliberalismus ein bisschen. Man versucht sich so, glaube ich, nicht so reinzuwaschen, das klingt ein bisschen zu hart, aber was ich einfach sagen will, ist, wir sollten nicht die Haltung des deutschen Staates zu Gaza ausschließlich oder überhaupt identitätspolitisch kritisieren. Es geht nicht um deutsche Befindlichkeiten, es geht nicht um deutsche Identität, es geht nicht um schlechtes Gewissen, es geht wirklich um knallharte Machtinteressen, es geht um Rassismus, antimuslimischen Rassismus vor allem, es geht um den Versuch, weißt du, auf den harten Zeiten, die uns jetzt zukommen, die Bevölkerung kriegstüchtig zu machen und so eine Art positives Nationalbewusstsein einzuflüstern. Und ich glaube, das ist hier so der Kern. Und wir sollten, glaube ich, den Auge davon nicht verlieren.